So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio 0800 5678 111. Das ist die Nummer, die ihr wählen solltet, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer. Wenn ihr mir faxen wollt, dann macht das bitte unter 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist Christoph. Und Christoph ist 16 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hi Domian. Hi Christoph. Ja, ich habe mit einem Kumpel ein bisschen Mist gebaut und darüber wollte ich mit dir reden. Ja, erzähl mal. Ja, also mein Opa, der hat einen Bauernhof. Mhm. So, dann waren wir da und mein Kumpel, der sitzt auch gerade hier. Wie heißt der? Stefan heißt der. Stefan, mhm. Ja. Wann wart ihr denn auf dem Bauernhof? Ja, also wir haben uns überlegt, ja, mal einen kleinen lustigen Scherz zu machen. So. Sind dann nachts auf eine Kuhweide gegangen, so abstrus ich das jetzt auch anhören mag. Und haben eine schlafende Kuh umgeschmissen. Nein. Doch. Kann man eine schlafende Kuh umschmeißen? Ja, sie schläft. Ja, ich muss mich jetzt mal outen als Nichtkenner der Landwirtschaft. Ja, ich mich eigentlich auch. Nein, schläft eine Kuh im Stehen? Ja, auch. Oh. Ich glaube auch im Liegen. Ich kenne mich auch mit Landwirtschaft nicht so aus. Meine Eltern, die haben damit eigentlich nichts zu tun, aber mein Opa, der hat so einen Hof und... Ja, also pass auf, Stefan und Christoph sind nachts auf der Weide und werfen eine schlafende Kuh um. Ja. Das ist ja schon dramatisch und schlimm genug. Die Tierschützer protestieren jetzt wahrscheinlich schon landesweit. Was war denn dann mit der schlafenden Kuh? Ja, was hat die gemacht? Die ist umgefallen. Ja gut, und dann? Ja, dann ist sie wach geworden und aufgestanden. Ja, ihr beiden kleinen Kerle, habt ihr denn genug Kraft, um eine... Ja, wir haben uns dagegen gelehnt. Und da ist die ist vom Gegenlehnen ist die nicht wach geworden? Nö, eigentlich nicht. Hm. Nö, und dann am nächsten Morgen, ja, dann lag die da und mein Opa war auf der Weide und hat er gesehen, weiß ich auch nicht, dass die Kuh irgendwie was hatte. Ja, das Tier hat gekommen. Ja, und die Kuh hatte eine Rippe gebrochen. Wie am nächsten Morgen? Als er auf der Weide gegangen ist. Die ganze Nacht ist die liegen geblieben? Ja, Gerade hast du gesagt, die wäre wieder aufgestanden. Da ist aufgestanden und dann am nächsten Morgen lag sie dann da. Ach so. Ja, wir sind dann ja abgehauen, weil die ist ja wach geworden. Verstehe, ne? Krippe gebrochen. Naja, und ja, da hatten wir eigentlich schon so ein bisschen Schiss, so. Mhm. Vor allem, weil die Kuh sich was getan hatte auch. Ja, mhm. Das tat mir dann auch schon ein bisschen leid, weil mein Opfer hat getobt. Ja, aber der Kuh geht's wieder gut. Da bin ich beruhigt. Und wir alle sind beruhigt. Also die Rippe der Kuh ist wieder heil. Ja. Wann war das denn, das Ganze? War so ungefähr vor einem Monat. Vor einem Monat? Ja, ungefähr. Ja, ihr seid ja zwei. Ihr seid ja drauf, Stefan und Christoph. Ja, jetzt tut mir das auch im Nachhinein leid. Ja, mein Opa, der war voll sauer so. Ich hoffe. Guck mal, die arme Kuh, wenn man dich im Schlafen umkippen würde und du würdest dir eine Rippe brechen, wäre auch nicht so schön. Nee, wäre nicht so schön. Ja, ich hätte schon mal Rippe gebrochen, war nicht so geil. Siehst du, aber der Kuh geht's wieder gut. Ich verstehe mich jetzt auch wieder gut mit der Kuh. Nein, ja. Also es war ein einmaliges Erlebnis, das ich auch nicht unbedingt wiederholen möchte. Genau. Nee, das war auch so ein dummer Jungenstreich, genau, oder wie man das nennt. So wollte ich es auch sagen. Wir dachten so, lustiger Gag, aber war nicht so lustig. Ja, und das eigentliche Problem ist, ich verstehe mich mit meinem Opa eigentlich ziemlich gut. Ja, und dem gegenüber habe ich ein schlechtes Gewissen. Also, weil ich habe ihm das ja nicht erzählt. Ach so, ich dachte, du hättest das damals schon direkt gebeichtet. Nee, habe ich nicht. Ja, und das ist das Problem. So, und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich ihm das jetzt noch erzählen, weil der hat sich auch wieder abgeregt? Oder soll ich es lassen? Du verstehst dich mit deinem Opa gut. Ja, verstehe ich mich schon gut, ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, Enkel, ne? Opa-Enkel-Verhältnis. Ja gut, ist ja nicht immer auch dann so ruhig. Ja, aber das schon, ja. Ja, also eigentlich, ich finde, du bist ja ein netter Kerl, so wie du jetzt am Telefon wirkst. Ja. Ne? Und vielleicht wäre das ganz gut, wenn du es dem Opa erzählen würdest. Ja, dann, der zieht ja vielleicht die Ohren ein bisschen lang und sagt dann, es ist auch gut. Und du bist ehrlich gewesen und hast dein Gewissen wieder ein bisschen sauber. Ja, weil ich hatte nur ziemlich Schiss, das zu erzählen, mein Kumpel auch, weil er war wirklich also verärgert. Ja, mehr als verärgert. Gut, aber du bist ja schon ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Ja, klar. Und der Kuh nimmst du irgendein Leckerli mal mit und dann ist alles wieder in Ordnung. Klar. Ja, also die erste Zeit hat sie saure Milch gegeben, sozusagen, die war durchgeschüttelt. Nein, aber der geht's jetzt wieder gut, ehrlich. Also wenn ich dein Opa wäre und du kämst dann zu mir, dann würde ich auch erstmal ein bisschen schimpfen und dann würde ich sagen, okay, Christoph, Schwamm drüber. Ja. Ja? Ja, ja, ich meine, es tut mir wirklich leid so. Und so musst du es ihm auch sagen. Ja. Ja, ich glaube, ich sag ihm das. Ja, mach das mal. Grüß den Stefan, ne? Ja. Von mir. Soll ich grüßen, Stefan? Er sitzt hier. Ja. Und keine Kühe im Schlafen umwerfen. Nee, haben wir keinen Bock mehr drauf. Tschüss, Christoph. Ja, ciao, ne? Ja, ciao. Danke. Ja, tschüss. Christiane, 17 Jahre alt. Schönen Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, Christiane, was ist dein Thema? Ja, und zwar, ich habe so viele Allergien und das betrifft leider auch meine Ausbildung. Und zwar bin ich auch allergisch gegen Massageöle Und ich mache jetzt eine Ausbildung als Masseurin. Also unglücklicher geht's ja gar nicht mehr, ne? Ja, genau. Gegen was bist du generell allergisch? Ja, gegen Milch. Also ich weiß jetzt nicht die ganzen Fachbegriffe. Nee, sag auch nicht keine Fachbegriffe, sondern so mit wie das auch verstehen. Ja, zum Beispiel Milch und Massageöle, dann alle möglichen Hautcremes. Dann habe ich eine extreme Nickelallergie. Dann gegen Nüsse. Das verkompliziert dein ganzes Leben aber, könnte ich mir vorstellen, ne? Dass ja. Du kannst nicht mal ganz entspannt ein Stückchen Nussschokolade essen oder so. Das geht nicht. Ja, genau. Erstens ist da Milch drin und Nüsse. Genau. Was passiert denn dann, wenn du dann solche Sachen doch isst? Ja, ich bekomme halt Ausschlag. Und letztes Mal habe ich auch 39 Grad Fieber gehabt, weil ich mich halt nicht dran gehalten habe, was der Arzt gesagt hat. Also der Arzt meinte, ich soll mein ganzes Leben umstellen deswegen. Und also ich habe es auch gar nicht erst versucht, weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein wegen so ein paar Allergien. Und ja, das war ist das halt denn so ein neues Phänomen bei dir? Also ist das noch gar nicht so lange aktuell? Nee, also das war erst seit einem Vierteljahr. Und zwar sind die alle gleichzeitig irgendwie ausgebrochen. Ich war eigentlich nur wegen einem Ekzem, angeblich war ich da. Und dann haben die dann halt Allergietests so gemacht und da ist halt alles andere noch so rausgekommen. Also Allergien sind wirklich ein großes Problem in unserer Gesellschaft, ne? In unserer Zeit. Ganz viele Leute haben schrecklich viele Allergien. Jetzt machst du eine Ausbildung als Masseuse. Masseurin. Ja. Das klingt so wie Friseuse. Klingt so despektierlich. Also Masseurin. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin erst seit kurzem. Was heißt denn kurzem? Zwei Wochen irgendwie? Ja, genau. Ach so. Zwei Wochen. Ehrlich? Zwei erst Wochen? Oktober, ja. Und wie hast du das jetzt bemerkt? Auch wenn du da dieses Öl in die Hand nimmst, kriegst du gleich einen Ausschlag, oder wie? Ja, nee, also da steht mit auf dem Massageplan, also auf dem Massageaus, Quatsch, auf dem Allergieausweis, da steht das drauf, halt auch Massageöle. Nur im Moment massieren wir nur mit Lotion. Und also bei Lotionen geht's eigentlich. Ja, kannst du denn nicht da so einen Mittelweg suchen, dass du halt dann nur, ich habe keine Ahnung von eurem Job, aber dass du nur mit Lotionen dann massierst? Oder führt der Weg am Massageöl nicht vorbei? Ja, nee, teilweise muss ja auch mit Ölen massiert werden. Kommt drauf an, was für eine Krankheit, weil da sind ja auch irgendwelche anderen... Gut, dann teste es doch mal, ob du wirklich dagegen allergisch bist. Im Moment hast du es ja noch gar nicht richtig damit experimentiert, ne? Ja, ich massiere ja auch noch andere. Also bei mir aus der Familie oder auch Freunde von mir. Also die sind eigentlich ziemlich begeistert davon, aber leider meine Hände, ich bekomme da langsam so Ausschlag. Also im Moment sind es nur so ein paar Pocken. Also du hast zu Hause mit Öl schon probiert? Ja, klar. Und da kommen die paar Pocken dann schon? Ja. Das ist natürlich schwierig. Also das ist wirklich ein Problem. Wenn das noch größer wird oder wenn das sehr anzunehmen ist, kann das natürlich deine Ausbildung gefährden. Und du sollst vielleicht jetzt die Notbremse noch ziehen. Du bist erst zwei Wochen dabei, in einen anderen Job zu gehen. Ne? Aber da bin ich jetzt auch, das wollen wir jetzt nicht so ganz schnell abhandeln. Da solltest du dich vielleicht mit deinem Arzt zusammensetzen, mit deinen Eltern das nochmal besprechen und gegebenenfalls auch mit deinem Arbeitgeber. Ja, das Problem ist, man wird nicht zugelassen als Masseurin, wenn man Allergien hat. Ach so. Ja, deshalb habe ich das auch gar nicht erst gesagt. Mein Arzt weiß das auch nicht. Deswegen, dann wäre es aber vielleicht gut, jetzt wirklich die Notbremse zu ziehen. Du bist erst zwei Wochen dabei und dir was anderes zu suchen. Wenn du dich erst da so reinmogelst und durchmogelst und irgendwann vielleicht mehrere Jahre investiert hast und stehst dann vor dem Nichts, das finde ich dann noch viel dramatischer, als jetzt zu sagen, nein. Ja, nur ich hatte da mit meinen Eltern drüber gesprochen und ich meine, das ist auch ziemlich teuer, diese Ausbildung, weil das ist eine schulische Ausbildung. Das heißt, ich gehe 2,5 Jahre zur Schule und meine Eltern haben gesagt, entweder ziehe ich das jetzt durch oder ich lasse es ganz bleiben, weil wenn man aufhört, bezahlt man extra noch mal ein paar tausend Mark. Klar, ja. Nee, du musst dann schon die Entscheidung treffen, es wirklich dann, wenn, dann ganz bleiben zu lassen. Wissen deine Eltern von wirklich der, also von diesen ganzen Allergien und wie dramatisch das eventuell sein könnte? Ja, die wissen von den Allergien, aber die wissen zum Beispiel nicht, dass ich Fieber gekriegt habe oder die wissen auch nicht jetzt, dass ich ein paar Pocken habe. So. Also Christian, ich würde mich an der Stelle nochmal sehr intensiv mit dem Arzt zusammensetzen, der das alles herausgefunden hat. Und mit dem Arzt auch nochmal dieses Problem deiner Berufstätigkeit besprechen. Und dann ganz schnell entscheiden. Jetzt kannst du es noch, ne? Das ist ja natürlich hart. Du bist jetzt drauf eingerichtet. Aber wenn du sagst, es gibt nicht mehr eine Zulassung, wenn du eine Allergie hast, oh Gott, wozu lernst du es denn dann? Ja, weil es schon immer mein Traum ja, war. Aber wenn es nicht geht. Ja, aber wenn es nicht geht, dann muss man das halt auch erkennen, dass es nicht geht. Ja, aber ich möchte es trotzdem machen und deshalb versuche ich es halt. Ja, aber du darfst dich ja nicht durchmogeln. Weil hinterher hast du viel mehr auszulöffeln als jetzt. Im Moment ist es vielleicht noch gar nicht so schlimm, wenn du einen Rückzieher machst. Red nochmal bitte mit deinem Arzt ganz ausführlich. Und auch ganz ehrlich. Ja? Ja, mache ich. Alles Gute. Ja, ich wollte dir noch was sagen. Na, was denn? Und zwar, ich wollte dich mal loben, wie schnell du mit dem Fahrrad durch Köln fahren kannst. Weil... Ich fahre schnell mit dem Fahrrad durch Köln? Ja. Hast, zu schnell? Ja, du hast mich mal fast umgefahren. Ah. Du bist mir fast über die Füße gefahren. Ist ja, ne? Also es ist schon ein halbes Jahr her, aber... Ehrlich? Wo denn in Köln? Das war in der Nähe von irgendeinem Theater, aber ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, weil da war ich noch in der Schule. Wer war denn schuld? Du oder ich? Oder bist du einfach auf dem Fahrradweg gelaufen? Nee, ich bin zwar rechts an der Straße gelaufen, auf der Straße, aber ja. Ich habe von hinten nur so ein Klingeln gehört und auf einmal habe ich mich umgedreht und da war es auch schon wieder weg. Vielleicht war es ja auch mein Doppelgänger. Nee, glaube ich nicht. Also wenn es denn so gewesen sein sollte, was ich nicht abstreiten will, möchte ich mich vor allen Menschen jetzt herzlich bei dir entschuldigen. Es soll nie wieder vorkommen. Ja, mach's nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, alles kommt raus. Nichts kann man verheimlichen. Michael, 30 Jahre alt. Ja. Ja. Hallo. Ich grüße dich. Und eine Karin, 20, ist auch irgendwo bei dir in der Gegend. Ja, genau, das ist meine Frau. Das ist deine Frau. Ja. Aber jetzt unterhalten wir beide uns erstmal. Ja, zum Thema Sucht wollte ich was sagen. Und wir haben gerade festgestellt, eine Sucht ist es eigentlich gar nicht. Das ist eher verrückt nach. Ja. Verrückt nach Frauenfüßen bin ich. Verrückt nach Frauenfüßen? Ja, genau. Ich hoffe auch auf die verrückt nach den Frauenfüßen deiner Partnerin Karin. Ja, genau. Ja. Ja, darum, wir passen sehr gut zusammen und das, denke ich mir mal, ist ziemlich einzigartig. Ja. Weil wer sagt schon zu seiner Frau oder so, oder die Frau macht es selber, und hohe Schuhe anzuziehen oder das ist irgendwo, das ist meine Frau, das bewundere ich, das finde ich echt toll. Mhm. Wie hast du denn diese Leidenschaft bei dir entdeckt? Oh, das habe ich eigentlich schon länger, also soll man sagen, seit dem 10. Lebensjahr. So früh? Ja, also wenn nicht sogar früher. Gab es ein Schlüsselerlebnis? Ja, weiß ich nicht. Das ist das Problem. Also es fing an mit rote Stiefel. Mhm. Es waren mal rote Stiefel und es wurde dann irgendwie umgeändert dann. Aber was es immer war eben hochhackig. Also rote Damenstiefel? Ja, Stiefel. Auf die hast du als 10-Jähriger schon gestanden? Ja, doch, es ist wirklich Wer hat denn rote Damenstiefel? Deine Mama? Nee, das war, glaube ich, meine Lehrerin. Ah. Doch, wirklich, eine Lehrerin war es. Ja, das war schon, das ist natürlich bei 10-Jährigen auch möglich. Das war schon ein sexuelles Reizmuster, ja. Oder? Ja, genau. Ja. Und der war da, der Reiz. Und das war dann kamen irgendwann mal Magazine, die man vielleicht noch nicht lesen durfte, aber man kommt immer irgendwie ran. Mhm. Und das wurde dann umgewandelt, es sind Pantoletten. Es sind wirklich hochhackige Pantoletten. Mhm. Da stehe ich wahnsinnig drauf. Dieses Klackern dann eben auch von diesen hohen Absätzen und... Was löst das in dir aus, wenn du in einem Café im Sommer draußen auf der Straße sitzt und eine Frau klackert da vorbei? Ja, das ist wohl so voyeuristisch, denke ich mir mal so. Also ich mache dann hingucken oder sagen wir mal, ich muss hingucken, wenn ich dieses Geräusch höre, um erstmal zu sehen, der Blick geht dann eben erst nach unten, nicht auf den Kopf oder so, sondern erstmal nach unten auf die Füße oder auf die Schuhe. Ne? Heißt Klackern sofort bei dir Assoziation Sex? Nein. Sondern? Nee, es ist irgendwo anreizend, antörnend für mich irgendwo so. Das ist nicht, dass ich sagen muss unbedingt, da muss Sex im Spiel sein, so gar nicht. Also. Das ist einfach die Fantasie dann so in dem Moment. So, ne? Jetzt hast du gerade gesagt, verrückt nach oder verrückt auf Frauenfüße. Ja. Bisher reden wir nur über Schuhe. Ja. Wie hat sich das dann so ergeben, dass du dann auch auf die Füße an sich von Frauen stehst? Ja, sag ich ja, kam dann irgendwie alles so, ich kann es nicht erklären, ich kann das wirklich nicht in Worte fassen, das ist dann irgendwo umgewandelt. Es waren erst die Stiefel, dann waren es die hohen Absätze oder waren es immer die hohen Absätze und dann diese offenen Pantoletten. Mhm. Ja, und dann kam eben, weil an diesen Schuhen nicht viel dran ist, der Fuß eben irgendwann mit dazu. Aber du würdest schon sagen, dass der Fuß, der schlanke, kleine, vor allen Dingen klein, niedlich. Niedlich, ja, nackte Frauenfuß ist für dich schon ein sexuelles Objekt. Ne? Ja. Wie sieht das denn aus? Was machst du denn mit Frauenfüßen am liebsten? Ja, mit Frauenfüßen so allgemein, also ich habe noch nie irgendwie eine andere Frau da so, außer meiner eigenen Frau. Ach so. Und ja. Nee, Karin ist bisher in den Genuss gekommen. Ja, ganz genau, ja. Richtig. Dadurch konnte ich das richtig ausleben, sie hat mitgemacht. Was machst du? Was lebst du denn da aus? Ja, was ich da auslebe, also das gibt so viele Reize an so einem Frauenfuß. Sie kann ihn wölben, meinetwegen, das erregt mich dann schon. Nee, machst du direkt auch was mit dem Fuß? Ja, also massieren zum Beispiel, mag meine Frau auch sehr gerne. Mhm. Oder vielleicht auch riechen, lecken. Mhm. Muss der Fuß gebadet sein oder darf er sogar einen Tag Schuhe angehabt haben? Darf er sogar. Also darf Geruch spielt auch eine Rolle mit. Also dich ekelt das nicht, wenn der Fuß von Karin nach Schweiß riecht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Schweiß, finde ich, ist sowas Natürliches, auch unter den Armen oder so. Das ist irgendwie irgendwie so eine eigene Note, sag ich mal so. Na gut, unter den Armen ist ja der Schweiß vielleicht doch noch eine andere Nuance als Fußschweiß. Ja, aber er schmeckt zum Beispiel salzig und ich finde nicht, dass das irgendwo schlecht sein muss. Mhm. Oder ich würde auch nicht jeder Frau oder so in so eine Fantasie reinbringen. Also sie muss schon gut aussehend sein. Und beschäftigst du dich denn mehr mit den Füßen deiner Freundin als denn mit... Deine Frau, ja. Als denn mit den Brüsten oder so? Nein. Also gar nicht. Ich meine, nein, wirklich nicht. Also Brüste gehört schon alles dazu. Also es hat noch ein in einem gesunden Verhältnis steht alles miteinander. Es ist jetzt nicht so extrem irgendwo so ein Fetisch. Es ist schon ein Fetisch. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wir machen nicht auch normalen Sex eben, oder so. Darauf wollte ich jetzt hinaus, Michael. Ich hatte mal einen Fußfetischisten in der Sendung und da fand ich es dann schon wieder bedenklich, der seine Sexualität nur über Füße auslebte. Ja. Den hat überhaupt gar nichts anderes interessiert an den Menschen. Die ganze Person. Ich habe auch mal zu ihr gesagt, dass sie mir das glauben kann, dass das jetzt nicht nur wegen der Füße ist, um Gottes Willen. Also der ganze Mensch, die Person, der Charakter. Ist klar, Charakter ist immer wichtig. Es gibt wahrscheinlich wirklich verschiedene Fetischisten, die dann wirklich sagen, ich stehe jetzt nur auf den Fuß. Oder ja, so, oder? Da gibt es ganz krasse Formen. Ja, aber lustig ist auch, wie wir uns dann damals kennengelernt haben. Also das war, irgendwo hat man es sehr leid. Ich traue mich auch nicht, ich bin ein schüchterner Typ. Ja. Also ich traue mich jetzt nicht auf die Straße zu gehen und es gibt wirklich, ich habe es im Fernsehen mal gesehen, es gibt Männer, die sagen, dürfte ich mal ihren Fuß lecken oder mal dran riechen. Und von 10 Frauen sagen dann 9, hast du einen Knall. Ja. Aber eine ist vielleicht dabei, die sagt, mach's. Ja, aber so bist du ja nicht drauf. Nein, eben, das ist das. Und so, wir haben uns so kennengelernt und ich habe einfach mal in meiner früheren Wohnung zu ihr gesagt, ich kannte sie wirklich, ich habe sie ein paar Mal gesehen und dann haben wir uns mal getroffen und habe ich zu ihr gesagt, kannst du mal die hohen Schuhe anziehen? Mhm. Ja, und dann hat sie gesagt, kein Thema. Mhm. So, und das ist schon irgendwo eine Art weltoffen, dass man nicht gleich vom Kopf gestoßen wird, als Perverser abgestempelt. Ist aber heute wirklich häufig der Fall. Ich bin jetzt ganz gespannt, was Karin sagt. Gibst du sie mir mal? Ja, kann ich machen. Tschüss, Michael. Jo, hallo Domian. Karin, ich grüße dich herzlich. Du bist die glückliche Ehefrau von Michael. Ja, genau. Als du da zum ersten Mal, was er gerade erzählt hat, die Schuhe anziehen solltest, ne? Ja. Warst du da so ein bisschen misstrauisch und hast gedacht, ist das ein Perverser? Nein. Also irgendwo, es ist schon was Komisches gewesen dabei, weil ich habe auch gedacht, warum jetzt so eine Schuhe anziehen oder so. Aber ich habe es einfach gemacht. Also ich habe da nicht viel drüber überlegt. Ne? Und als er dir zum ersten Mal die Füße geleckt hat, hast du da gedacht, ist mit dem noch alles in Ordnung? Ja, also das könnte man schnell denken oder so. Ne? Aber nee, eigentlich nicht. Also ich fand es eher anregend. Also das ist echt schön. Du genießt das sogar so richtig. Ja. Mhm. Hat er ja gerade auch schon gesagt, dass er so mit den Stiefeln erzählt, von den Schuhen. Geht denn dieser Fetisch, ich sag's dann doch mal so weit, dass er sogar sagt, hier kauft ihr die Schuhe, die finde ich besonders schön und zieh die mal an? Ja, also wir gehen, wenn es geht, zusammen einkaufen, zusammen diese Schuhe einkaufen. Und dann gucke ich immer rum so, weil ich mag nun mal Schuhe auch sehr gerne, passt eben sehr gut zusammen. Wie viele Paar Schuhe hast du schon? Ja, oder schon ist gut. Ja, doch schon, du bist 20 Jahre alt. Wie viele Paar Schuhe hast du? So 60 Paar. 60 also Paar? Pantoletten und so nur, ne? 60 Paar? Ja. Das liegt aber auch an Michael, ne? Alleine hättest du die wahrscheinlich nicht so gekauft. Ja, doch, es liegt mit an ihm, ja. Musst du denn auch, ziehst du auch Schuhe an, bevor ihr so in sexuelle Dinge euch begebt? Also bevor ihr ins Bett steigt zum Beispiel? Nein. Das nicht? Nein, also es kommt drauf an, es kann ein Vorspiel sein. Ja, ja. Im Bett eigentlich nicht so, ne. Andersrum gefragt, stehst du denn auch auf die Füße von Michael? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Die sind eher tabu beim Körperkontakt. Tabu nicht, aber nicht so wie er halt auf meine. Nur hat er gerade gesagt, was ja erstaunlich ist, was ja den meisten nicht so geht, dass er deinen Fußgeruch mag. Ja. Magst du seinen Fußgeruch auch? Jein. Also er stört mich nicht, aber Füße lecken würde ich ihm nicht. Und du inhalierst das auch nicht gerade gerne. Ja, wie gesagt, also er stört mich nicht. Also wenn er seine Schuhe auszieht, das ist nun mal kein Gestank oder so für mich. Also. Aber ich meine, ihr habt euch gefunden, insofern ist es ja alles wunderbar, dass du kannst das genießen, wenn er dich, sprich deine Füße, verwöhnt. Ja. Und ihr habt beide irgendwie einen Tick mit den Schuhen. Ja. Und das ist ja optimal, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Und ihr habt auch eine durchaus noch umfangreichere Sexualität und die ist nicht nur definiert auf Füße und sowas. Nein, es geht auch noch weiter, also. Das ist sehr beruhigend. Ja. Wir können alle ruhig schlafen nachher. Ja. Ja, ihr Lieben, morgen geht's wieder Schuhe kaufen wahrscheinlich, ne? Morgen ist Samstag, oder? Mal sehen. Mal sehen. Vielleicht schon, ja. Danke für den Anruf. Ja, bitte. Schönen Gruß an Michael und ja, euch beiden viel Spaß bei allen Dingen. Gut, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, vielleicht über Schuhe oder Füße oder über Kühe, die man im Schlafen umwirft oder was weiß ich, das ist 0800 567 8111, das ist die Telefonnummer. Die kostet gar nichts. 0800 567 8111. Wenn ihr Sonntagabend zum Beispiel noch nicht wisst, was ihr machen sollt, hätte ich einen Tipp. Am Sonntag sind Heller von Sinnen und ich in Köln. Und zwar im Theater Gloria, das ist in der Apostelstraße 11. Und dort lesen Heller von Sinnen und Jürgen Domian aus ihrem aktuellen Buch. Das Ganze ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des schwul-lesbischen Jugendzentrums Anyway hier in Köln, die sehr gute Arbeit leisten, die wirklich sehr vielen jungen Lesben und Schwulen eben auch beim Coming-out helfen und sie so ein bisschen auch sozial einbetten. Also die haben es nötig und deshalb haben wir uns entschieden, halt auch diese Benefizveranstaltung zu machen. Eine Lesung aus dem Buch. Ihr könnt uns kennenlernen, wir lesen aus dem Buch und wir beantworten hinterher auch noch Fragen. 19.30 Uhr, Sonntag, Gloria in Köln, Apostelstraße 11, Domian von Sinnen. Es geht weiter mit Alexa und Alexa ist 16 Jahre alt. Ja, hallo. Alexa, guten Morgen. Ja, es geht genau um diese Vorlesung. Um die Vorlesung? Ja, genau. Aha. Und zwar würde ich da sehr gerne morgen hinkommen. Am Sonntag? Ja. Nicht morgen. Ja, wir haben auch schon Samstag. Ah, wir haben hier schon Samstag. Ja. Keine Verwirrung. Genau, wir haben jetzt schon Samstag. Ich bin immer noch gebrieft und programmiert auf Freitag, ja. Mhm. Okay. Ja, nur das Problem ist meine Eltern. Mhm. Ja, und zwar habe ich eigentlich damit gerechnet, dass sie mir das auch verbieten, weil es halt so ziemlich spät ist. Ich bin noch 16 und... Naja, 19.30 Uhr, halb 8. Ja, bis ich dann wieder zu Hause bin. Ich wohne in Oberhausen. Ach so, natürlich. Das ist ein bisschen weit, ja. Ja, genau. Ja, aus diesem Grund habe ich gedacht, dass sie mir das verbieten, aber sie verbieten mir es, weil da doch Schwule oder Lesben sein könnten. Mhm. Und ich ärgere mich halt unheimlich über diese Intoleranz meiner Eltern. Allerdings, du bist eine 16-jährige junge Frau. Ja. Und du kannst im Prinzip solche Sachen machen, die du gerne möchtest. Ja, genau. Wie sind deine Eltern denn drauf? Nur weil da Lesben und Schwule sein könnten, eventuell, verbieten sie dir da hinzugehen? Ja, also sie mögen auch Heller von Sinn nicht und... Mich wahrscheinlich auch nicht. Ja, du bist ja auch, glaube ich, bi, oder? Mhm. Ja. Das ist nicht so ganz schlimm wahrscheinlich für die, oder wie? Ja, also ich weiß auch nicht, also die haben irgendwie, also sie sind auch nicht gerade sehr jung, also mein Vater ist jetzt 52. Mhm. Na gut, das ist aber kein Alter. Außerdem ist das auch nicht in Frage des Alters. Ja. Ich habe hier manchmal so wunderbare alte Leute, die würden jetzt auf den Tisch hauen und sagen, wo sind wir denn? Naja. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich würde da eigentlich unheimlich gerne hingehen. Mhm. Ich bin selber auch bisexuell. Mhm. Wissen meine Eltern das? Ja, ich habe es ihnen schon versucht beizubringen. Mhm. Seit 2 Jahren weiß ich das ungefähr. Mhm. Und die haben, ich glaube, die fassen das eher als Kinderei auf. Mhm. Also nach dem Motto, das verliert sich wieder. Oder du weißt halt noch nicht so richtig, wo du hingehörst. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Hättest du denn eine Gelegenheit, hinzufahren und wieder zurückzukommen? Ja, sicher. Also ich meine, das Taxi ist ein bisschen teuer. Ja, das ist aber zu teuer, ja. Aber ich meine, der letzte Zug, der fährt kurz nach 11 oder so. Dann sind wir fertig. Ja, eben. Also, ich meine, du bist 16 Jahre, du bist noch nicht volljährig. Ich kann jetzt natürlich da nicht großartige Dinge... Ja, das ist ja mein Problem. Aber ich finde, mit 16 Jahren hat man ein Recht dazu, so etwas durchziehen zu können. Und ich würde, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, da aber wirklich auf den Tisch hauen. Ja, sagen, ich habe auch schon gesagt... Ihr Lieben, mein Ding, mein Leben... Ich mache nichts Unrechtes, ich möchte einfach zu einer Veranstaltung gehen und ich möchte das ganz einfach machen, basta. Ja, ich habe auch schon gesagt, dass ich da auch hingehe, wenn die mir das verbieten und dann können sie mich ja versuchen einzusperren. Mhm. Aber dann haben die mir mit so heftigen Sachen gedroht, dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich doch besser bleiben. Mit was denn? Ja, nicht mit Schlägen oder so, aber ich kenne meine Eltern, die können dann doch schon ziemlich hart durchgreifen. Na was denn, sag mal. Ja, also, dass sie mein, also ich habe schon mehrere Monate Stummerrest manchmal angedroht bekommen. Mhm. Oder Taschengeldentzug, mein Fernseher kommt aus meinem Zimmer raus und keine Ahnung. Ätzend, sehr ätzend. Ja. Ich kann nur aus meiner eigenen Zeit von früher erzählen, dass ich immer der Rebell war und ich das dann wirklich dann auch auf Krieg habe ankommen lassen. Ja, das Schlimme ist ja, dass meine Eltern einfach meine Entfaltung hemmen. Eben. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe das. Und das ist eben auch das sehr Ärgerliche daran. Deswegen möchte ich dich fast auch zu ermutigen, da auch dein Ding durchzuziehen. Es ist dein Leben und du bist 16 Jahre alt. Ja. Und ich habe da immer früher so gedacht, egal, wenn du auch Nachteile in Kauf nimmst, wenn auch Nachteile entstehen, die musst du in Kauf nehmen. Ja. Ich hab ja auch schon mich öfter gegen meine Eltern durchgesetzt und dann auch eine Strafe in Kauf genommen. Kannst du ja nicht vielleicht so einen Kunstdreh irgendwie hinkriegen, dass du mit jemandem, der vielleicht ein bisschen älter ist... Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Mhm. Aber, also meine Eltern, also ich habe einen sehr guten Freund, der ist jetzt 24. Mhm. Und meine Eltern halten auch ihn für krank, weil er sich ja mit einer 16-Jährigen abgibt und ich wäre ja so unreif und das könnten sie ja gar nicht verstehen. Ja, erzähl mal weiter. Ich habe gerade eine wunderbare Idee, aber jetzt erstmal fertig. Ja, das war eigentlich schon. Also mit dem darfst du halt auch nicht reinfallen. Ja, nee. Ich habe eine Idee. Bitte. Das ist ja eine Benefizveranstaltung, das heißt, man muss auch Eintritt zahlen. Ja. Ich wäre bereit, deine Eltern, deine Mutter, deinen Vater und dich in diese Veranstaltung einzuladen. Bringen sie mit. Ja? Ja. Ich setze euch auf die Gästeliste. Ja, das wäre super. Kann ich mich dann hinterher auch vielleicht mal mit dir unterhalten oder so? Das können wir dann auch noch machen. Biete das deinen Eltern an. Vielleicht werden sie dann sogar ihr Urteil etwas verändern, wenn sie alles so mitbekommen, was da passiert. Und also, sie werden mitbekommen, dass Hella von Sinn eine wunderbare, charmante Frau ist. Ja, und ja. Ich werde mich bemühen, halt auch sehr freundlich zu ihnen zu sein. Vielleicht kann man da durchaus was bewirken. Also ich könnte ich zwar lade euch ein. Ich könnte zwar garantieren, dass meine Eltern sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, aber und sie dass meine werden Eltern schon mal da. Bleiben. Aber sie wären schon mal da. Ich glaube auch nicht, dass meine Eltern da hinfahren würden. Aber versuch's doch mal. Pass mal auf, wir werden dich gleich noch ein paar anrufen wegen des Namens und dann werden drei Namen auf der Gästeliste stehen und ich hoffe sehr, dass ihr da seid. Wenn ihr da seid, bitte melde dich während oder nach der Veranstaltung bei mir. Das werde ich tun. Wir haben immer so eine Fragerunde danach, da können die Leute uns auch Fragen stellen. Entweder mach dich da bemerkbar oder halt ganz am Schluss dann, wir signieren da noch Bücher. Mhm. Ja? Ja, das wäre natürlich ein wunderbares Erfolgserlebnis, wenn deine Eltern am Sonntag bei uns wären. Domian, ich danke dir. Ja, ich hoffe sehr, dass es klappt. Und noch ein super großes Lob an deine Sendung. Also ich danke. Bin ein treuer Zuhörer. Das freut mich. Also klasse, dann mach ich weiter so. Ich hoffe, dich kennenzulernen am Sonntag. Ja, gut. Tschüss, Alexa. Freue mich auch. Tschüss. Ciao. So, André, das wäre natürlich wunderbar. Wunderbar, wenn ich die Eltern auch treffen könnte Sonntagabend. André, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Einen schönen guten Abend. Hi. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist, darf ich vorher noch mal loswerden? Ja. Also, alles. Ich möchte dir nicht so viel Lob geben wie die anderen. Ich sag einfach nur, alles, was die anderen gesagt haben, stimmt. Mhm. Mensch, anderer soll ich meine Schnitte abschneiden. Hella von Sinn ist sowieso eine super Granate. Mhm. Das hat man schon gemerkt bei Alles Nichts Oder. Mhm. Das wollte ich loswerden. Stimmt, ja. Alles klar. Gut, ja, mein Thema ist, ich bin Elvis. Ich hatte jetzt gerade das Mikrofon zugemacht, weil ich husten wollte. Den muss ich schnell wieder aufmachen, damit ich lachen kann. Du bist Elvis. Ich bin Elvis Presley. Ich freue mich sehr, dass du anrufst, dass kein du durchgekommen Thema, kein bist. Problem, ja, gerne. Du bist Elvis Presley. Ich bin Elvis Presley. Seit wann? Ich bin Elvis Presley seit genau 10 Jahren. Ja, 26 bist du jetzt. Wie kam es dazu, dass du Elvis Presley wurdest? Ja, seit wann? Gute Frage. Ich habe Elvis Presley ist am 16.08.77 gestorben. Ja, ja. Und ich hatte an den Tag ich hatte keine Lust, ich hatte gar nichts. Ich war kaputt. Mhm. Als die Nachricht durchkam, ich habe es damals als Kind gespürt, mhm. bekam mir innen drin ein Schauer, dass ich all seine Talente in mir bekam. Also er ist damals gestorben? Bitte? Er ist gestorben. Elvis Presley ist gestorben, aber ich lebe weiter. Ich gebe die Nachricht, die er hat, diesen Appell. Und er ist in dich eingefahren. Richtig, quasi. richtig. Aha, ja, interessant, habe ich noch gar nicht gehört. Das ist halt Tatsache. Ich hatte damals meine Frau, die heißt Priscilla, die hat sich damals ihren Namen umtaufen lassen. Ja, ist klar. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner Armeezeit in Deutschland. Ja, ich war ja in Bad Nauheim, jeder, der das kennt, Bad Nauheim kennt das. Ja. Da war ich stationiert. War ein netter Empfang, deutsche Fans sind immer gut. Ich habe heute Abend gerade erst ein Konzert gegeben. Ach, du trittst auch auf? Ich tritt auf, ja. Klar, Diskotheken, Hochzeiten und je nach wie auch immer. Siehst du denn auch ein bisschen aus wie Elvis Presley? Ich sehe aus wie Elvis Presley, warum hast du kein Bildtelefon? Ich möchte dich gerne sehen. Ja. Das ist das. Ich habe damals, ich hab damals die Harald Schmidt-Show gesehen, wo du da saßest, weißt du doch? Ja, klar. Und das habe ich gesehen, ich habe gedacht, meine Güte, der unterhält sich mit dem Harald. Der Harald ist ein super Kerl, ja. Aber du kennst mich nicht. Das ist das, ne? Du solltest dir von der nächsten Garage ein Bildtelefon kaufen. Das könnte ich machen. Könnte ich jetzt schon, aber ich stehe nicht so drauf, weil ich möchte eher das präsentieren, was Elvis probiert hat und nicht das, was die Propaganda-Welt aus ihm gemacht hat. Pass auf, damals Elvis in Deutschland. Ja. Da gab es ein Lied, was er auf Deutsch gesungen hat, ne? Muss ich denn zum Stadele hinaus, denn mein Schatz, ich bleibe aus. Du bist Elvis Presley. Ich bin's. Du bist es. Ja. Manche lachen sich kaputt, wenn ich sage, Elvis hat einen Zweitname. Ja. Aber Domian, ich frage dich jetzt Hand aufs Herz, hast du dir schon mal Gedanken über diesen Namen gemacht, Elvis? Nein. Hast du nicht? Nein. Wenn du sagst Elvis. Hallo? Ah, jetzt haben wir eine Störung in der Leitung. Hallo? Ja. Hallo. Du hast irgendwo drauf gedrückt. Also, naja, sorry. Hm? Bist du nicht der Meinung, dass Elvis nicht nur ein Name ist, sondern ein Appell an alle anderen? Elvis ist ein Appell an alle anderen. Elvis gleich Zwölvis. Zwölvis? 11, 12, 13. Ah ja, ich verstehe. Elvis, ja. Und ich bin Zwölvis. Ja, du bist Zwölvis, ja. Ich will aber jetzt nicht theoretisieren mit dir. Wenn ich schon die große Chance habe, mit Elvis mal zu reden, will ich vielleicht auch noch eine Gesangsprobe haben. Das war gerade ja schon überzeugend. Ja, was, kein Thema. Was, wollt's haben? Was magst du am liebsten von ihm? Am liebsten? Ja. Am liebsten singe ich das, was Elvis damals gesungen hat für seinen Freund. Mhm. Ich kann helfen, reich mir die Hand. Sing es. Und ganz kurz, nur so ein paar Takte. Wise men say only fools worship. Ja, es langt. But I can't help falling in love with you. Ich krieg eine Gänsehaut, André. Das ist ein nettes Kompliment, aber ich muss sagen, kriege ich öfter. Bist du öfter? Also ich bin nicht so einer von diesen Elvis-Fans, die sagen, ich stehe auf sowas, sondern ich versuche wirklich nur das zu herzugeben. Hast du denn auch noch einen anderen Job oder gehst du... Ich habe auch einen Job, richtig, klar. Was machst du denn sonst noch so? Ich bin Altenpfleger. Altenpfleger? Ich bin Altenpfleger. Ja. Und diese Auftritte sind so am Wochenende... Ich trete in Diskotheken auf, ab und zu rufen mich so ein paar Bräutigern an, ich heirate dann und dann, kannst nicht mal... Klar, kein Thema, ich mach's gerne. Die alten Leute haben wahrscheinlich auch ihren mega Spaß, ne? Wer ja, wird die schon finde von, ich, die finde ich dufte. Wer wird schon von Elvis Presley gepflegt? Richtig, ganz genau. Ne? Das ist es. Singst du den Mädels und Jungs, den Eltern da auch schon mal was ich vor? Ich singe alles, was sie wollen, das ist kein Problem. Du bist wahrscheinlich der beliebteste Altenpfleger da weit und breit. Ja, das möchte ich nicht sagen, aber kann schon sein, dass ich mit einer von den vielen Tausenden drunter bin, ja. Wie groß war bisher dein Publikum? Bitte? Wie groß war bisher dein Publikum, vor dem du gesungen hast? Mein größtes Publikum war in einer Diskothek in der Nähe von Venlo, Geldern, E3. Sagt dir das was? Nee, ja, ja. Von erzählen so. Von ja, ja, da war ich mal und das größte Publikum war da. Ich habe nicht gefragt, wie viele es waren, aber ich sag mal so von der Augenweide her, würde ich glatt behaupten, waren so knappe 800, 900 Zuschauer. Was meinst du, vor wie vielen Leuten du jetzt hier gerade gesungen hast? Ja, es freut mich, wenn die wirklich mal sagen würden, das ist was, warum nicht, ne? Also, da bin ich dabei. Es ist für mich eine ganz große Ehre, mit Elvis Presley gesprochen zu haben. Kein Thema, danke, Domian. Ich wünsche alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Alles klar, kein Problem. Tschüss. Danke dir, alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Und deine Vorlesung morgen wird ein Renner. Ja, danke, tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss. 1.32 Uhr und sagen wir mal 59 Sekunden. Ich mache mal Pause. Und 59 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Wir haben kein festes Thema, ihr gebt ein ganz bestimmtes Thema vor und wir unterhalten uns darüber. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Herzlich willkommen, Florian 22. Hallo. Florian, guten Morgen. Florian, grüß dich. Mein Thema ist, 4 Kinder sind mir zu viel. 4 Kinder sind dir zu viel? Ja, genau. Du hast mit deinen 22 Jahren schon 4 Kinder. Ich habe noch 3. Ich bin 22 Jahre alt, ja, und habe 3 Kinder. Wie kommt es, dass du dich so schnell schon vermehrt hast? Ja, also das erste Kind war nicht so geplant. Da war ich 16, als es gezeugt wurde. Und naja, meine damalige Freundin und ich, wir hatten halt irgendwie nicht so unbedingt an Verhütung gedacht. Da war halt so der Eifer des Gefechts, der Überschwang der Gefühle, als es dabei war. Und dann dachte man halt noch so, ja, mit Gummi bringt es eh nicht und so. Mhm. Und das ist dann halt irgendwie passiert. Und als wir 17 waren, war das erste Kind da. Mhm. Also die 4 Kinder sind nicht, die 3 Kinder bisher, die sind nicht von derselben Frau? Doch, doch, doch. Sind sie. Sind sie, ja. Mit Dame damalige Freundin, meine ich, weil sie jetzt meine Frau ist. Ja. Jetzt ist das dritte unterwegs. Das vierte unterwegs. Das zweite kam dann mit 19, das war ein Wunschkind. Das dritte war wieder ein Unfall. Da hat die Spirale nicht das gebracht, was sie bringen sollte. Ja, und vorgestern hat halt meine Frau mir gebeichtet und mir gesagt, dass ein viertes Kind unterwegs ist. Und du willst es wirklich nicht? Ich will es wirklich nicht, weil zum einen muss ich es mal ganz nüchtern sehen finanziell, dass ich sage, wir sind jetzt schon kaum in der Lage, um nicht zu sagen, wir sind nicht in der Lage, drei Kinder durchzubringen und uns beide. Was machst du beruflich? Ich bin Sozialhilfeempfänger, meine Frau ist es derzeit auch. Wir bekommen halt noch Kindergeld dazu und wenn man alles abzieht, Miete, Strom, Telefon, Versicherung und allem, dann haben wir für fünf Personen ungefähr 1200 Mark im Monat. Ja, das ist natürlich wahnsinnig wenig. Das ist verdammt wenig. Ja. Gerade die Kinder, die ständig aus den Sachen rauswachsen. Und klar. Ist deine Freundin, deine Frau so alt wie du? Die ist so alt wie ich. Die ist alt wie du. Wieso bist du mit 22 Sozialhilfeempfänger? Ja, ich hatte mit 16 Schule fertig, hatte einen Hauptschulabschluss gemacht, dann habe ich meine Zivildienstzeit hinter mich gebracht und dann kam das erste Kind und dann war die Frage, wie gehen wir da vor? Und meine Frau hatte also vor, Abitur zu machen und dann Hebamme zu lernen. Dann dachte ich, okay, das ist sinnvoll, wenn sie das durchzieht. Ich war eh nicht der beste Schüler und sie hatte halt die Möglichkeit, Abitur zu machen. Dann habe ich gesagt, dann bin ich zu Hause. Versorge das Kind, bemühe mich drum und sie macht ihre Schule weiter. Hat sie es durchgezogen? Sie hat dann nach der 12. Klasse aufgehört, weil es hieß, sie hat einen Ausbildungsplatz als Hebamme und hat es dann wahrgenommen, weil es sind wahnsinnig wenig Hebammenplätze nur da, es sind mehr Bewerber als Plätze da. Und dann hat sie halt die Schule abgebrochen, hat die Ausbildung angefangen und dann kam halt schwupp das zweite Kind. Und dann hat sie die Ausbildung erstmal unterbrochen. Ist sie denn bis heute fertig ausgebildet? Nee, ist er nicht. Auch nicht. Nee. Ist er nicht. Ist auch schlecht gelaufen, ne? Das ist mehr als schlecht gelaufen. Das hat beide junge Leute ohne Ausbildung. Ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall. Allein das müsste schon verändert werden, ne? Und das geht natürlich nicht, wenn ihr jetzt noch ein Kind bekommt. Ja, so ist es. Zumal das jüngste Kind jetzt auch gerade ein Jahr alt ist. Was sagt denn deine Frau dazu? Ja, die freut sich. Die freut sich? Ja, sie hat natürlich auf mein... Ich habe sie ja angesprochen und habe ihr halt gesagt, welche Probleme ich damit habe. Und sie will oder kann mich da nicht so verstehen, wie ich es gerne möchte. Auf jeden Fall ein Riesenstreit, weil ich ja halt gesagt habe, dass ich irgendwo vom Finanziellen abgesehen das Gefühl habe, ich lebe nicht das Alter, was ich habe. Ich sehe meine gleichaltrigen Freunde, mit denen ich auch früher beim Bund in der Schule war und die gehen halt in die Disco, die gehen abends ein Trinken, die kaufen sich mal was, eine CD oder eine aktuelle Hose, umgekehrt eine Hose oder eine aktuelle CD und ich stehe da. Ja, und vor allen Dingen, was ich wirklich sehr misslich finde, ist, dass du keine Ausbildung hast und dass du auf die Sozialhilfe angewiesen bist und du wahrscheinlich jemand bist, der viele Ideen hätte, was er gerne machen würde wollen und zu Hause sitzt und nichts tun kann. Ich kann zu Hause nichts tun. Was wäre denn dein Traum eigentlich gewesen? Was würdest du gerne beruflich machen? Mein Traum war immer, klingt lustig, ich weiß, aber ich wollte immer Automechaniker werden. Was denn? Automechaniker. Automechaniker, ja gut, das ist okay. Normaler Beruf. Ja. Ja. Hast du jetzt zu deiner Frau so gesagt, du möchtest, dass sie es abtreibt? Habe also erstmal versucht klar zu machen, welche Gründe ich habe und dann habe ich ihr gesagt, ich wünschte mir schon, sie würde es abtreiben, weil ich es einfach nicht kann, ich schaffe das nicht noch, jedes Kind. Wie hat sie dann darauf reagiert? Ja, entsetzt, oder? Ja, allerdings, als ich das Wort Abtreibung in den Mund nahm, stand sie also auf und verließ den Raum, war dann noch einige Stunden weg, ist spazieren gegangen und war kurz bei ihrer Mutter und hat sich mit der unterhalten, sie kam dann auch wieder und das Gespräch danach war nur ein Zerstreit. Das war also kein vernünftiges Gespräch mehr, das war nur noch Chaos. Was machen wir jetzt? Ja, das wüsste ich auch gerne. Also wir sind ja nun ganz, ganz, ganz konträre Meinungen stehen da gegenüber. Und es geht darum, ob man ein Kind austrägt oder das Kind nicht austrägt. Ja, das Problem ist, dass ich es ja nicht zu entscheiden habe. Nee. Ich kann höchstens einen Wunsch äußern, aber... Wäre sie denn bereit, dass ihr zusammen zu einer Familienberatung gehen würdet? Um dieses Problem zu besprechen, das können wir jetzt hier auch nicht lösen. Im Ideal wäre es ja, wenn ihr beide zusammen mit einer fachkundigen Person genau darüber und ausführlich mit Zeit auch reden könntet. Ja, ich denke, da könnte ich sie hinbringen, ja. Ich glaube, das wäre die allerbeste Lösung, weil ihr werdet euch jetzt ineinander verhaken und verbeißen und dann entsteht sowieso nur Fronten und Aggressionen. Ja. Also ich weiß nicht, eine Eheberatung, eine Familienberatung oder zu Pro Familia. Ich würde dich gleich auch nochmal gerne mit meiner Psychologin, mit der Elke, verbinden. Dann kann die dir noch ein paar Tipps geben, wo man da am besten jetzt hingeht. Ja, gern. Ja. Was machst du denn, wenn sie, es kann ja jetzt sein, dass es für sie so indiskutabel ist und sagt, nein, ich will das Kind austragen. Wie? Ja, dann werde ich selbstverständlich zu diesem Kind stehen, das ist ja meins. Ich würde also niemals deswegen die Familie verlassen oder irgendwie da ausbrechen. Ich versuche halt bloß meiner Frau im Vorfeld schon klar zu machen, dass das für mich eine wahnsinnige Belastung wird und dass es dann sicherlich auch mal Situationen gibt, wo ich einfach mich überlastet fühle und entsprechend nicht ihren Erwartungen entspricht. Habt ihr denn eigentlich so in der letzten Zeit mal darüber gesprochen, dass nun drei Kinder eigentlich auch reichen? Ja. war eigentlich, wir hatten das Thema, das ist ja das Perverse der Sache. Wir hatten mit dem Gedanken gespielt, dass ich mich eventuell sterilisieren lasse. Genau, das wollte ich gerade nämlich vorschlagen. Und das war vor noch gar nicht allzu langer Zeit Gesprächsthema. Und ich habe mich auch relativ gut mit dem Gedanken angefreundet, wenn ich auch noch recht jung bin. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich nicht in 10 Jahren es bitter bereuen werde, dass ich dann nicht mehr kann. Aber wir hatten mit dem Gedanken gespielt und ich hatte auch, wie gesagt, mir ganz konkret vorgestellt, dass das durchaus möglich wäre. Das ist die Ironie des Schicksals, dass es zu spät kommt. Würde ich in deinem Fall, so wie du dich und euch und eure Situation jetzt geschildert hast, würde ich auch sehr in Erwägung ziehen, das zu machen. Ja, also jetzt, nachdem das vierte Kind unterwegs ist, ist es sicher, dass ich es tun werde. Ja. Weil das ist dann wirklich also mehr als der Rahmen ausgeschöpft. Ja. Florian, ich möchte, dass du mit Elke redest. Ja. Du legst jetzt bitte auf. Ich lege auf. Und die Elke ruft dich an und sie wird dich versorgen mit Adressen und ein paar Tipps vielleicht noch. Alles klar. Ich hoffe, dass ihr zu der richtigen Lösung findet. Zu der, ja, das hoffe ich auch. Das ist ein schwieriges Problem, ist mir klar. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Florian. Ja, tschüss. Tschüss. Kirsten, 33, morgen. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, Kirsten. Ja, hallo. So, jetzt haben wir beide Zeit. Ja. Miteinander zu reden. Und zwar, ja, also ich habe, ja, es wird zum Problem für mich, dass ich keine Beziehung mehr halten kann. Das heißt, ich habe also sowohl mit Männern als auch mit Frauen bisher Beziehungen gehabt. Und es fällt mir also mittlerweile immer schwerer, oder es wird mir auch schwer, sehr häufig schwer gemacht, die Beziehung, dass die also dann nicht sehr lange hält. Wie lange halten? Na, sagen wir die letzte Beziehung. Die letzte anderthalb Monate. Anderthalb Monate. Ja. Zu einer Frau? Zum Mit Mann? Einer Frau war zu das. Frau, ja, ja. Die habe ich auch geliebt. Das war, also ich habe sie kennengelernt und siehst du denn, und wir gehen mal so ein bisschen zurück. Und ja, die Beziehung davor, wie lange hat die gehalten? Davor war, das war 2 Jahre. Na, immerhin. Ja, und davor war ich dann 3-4 Jahre alleine und weil ich eine 6-jährige Beziehung hatte. Also so viel ist ja noch gar nicht passiert. Ich dachte, du würdest jetzt jeden Monat dir mit jemandem neuen und dann wieder Schluss machen und wieder neu. Ja, doch. Also ich sag mal so feste, also ich sag mal an festen Beziehungen würde ich sagen 1,5 Monate. Das artete aber dann irgendwie eine Affäre aus. Und ich habe bisher auch immer nur Affären noch gehabt. Also es waren Affären. Mit Männern oder mit Frauen ist egal. Genau. Ne? Also und die letzte Beziehung mit der Frau war gut knapp 2 Monate, kann man sagen. Ja, also das war mir auch ernst mit ihr. Ne? So, also und davor war aber eine längere Beziehung. Ne? Ja, aber davor habe ich dann auch wieder, dann ich weiß nicht, wie das ist, dann guck Frauen an, Frauen gucken mich an, dann knallt das. Nee, mir ist das Problem bei dir nicht klar, muss ich ehrlich sagen, Kirsten. Wenn sich das jetzt so sehr gehäuft hätte in letzter Zeit. Hat es ja. Ja, aber nur einmal. Nein, also es ist so, dass ich immer wieder mal, dass ich Frauen begegne, wo ich denke, na, ist das jetzt mal was? So? Aber das geht uns allen doch so. Dass man denkt, dass man Menschen trifft und denkt, na, ist das jetzt was? Und man. Ja, aber es artet bei mir immer gleich in Affären aus. Das Problem ist einfach... Das ist doch auch noch gar kein Problem, wenn es denn in eine Affäre ausartet. Ja, doch, für mich wird es aber langsam eins, weil ich merke, es fängt mich an, traurig zu machen. Also es ist nicht mehr so... Aber warum entwickeln sich dann aus Affären nicht die Liebesbeziehungen? Ja, das ist, der Punkt ist immer so, dass ich immer wieder dieselbe Erfahrung mache, dass Frauen zum Beispiel unglaublich in mich verliebt sind. Ne? Also ich sag das jetzt mal so, dass die mir schon fast zu Füßen liegen. Und dann auf einmal kriegen die einen Knall im Kopf und dann hauen die ab. Und dann frage ich natürlich auch, was ist los? Ne? Was ist mit euch? Würde ich diese Frauen jetzt auch gerne fragen, warum die wieder abhauen? Kirsten, was machst du mit diesen Frauen? Die haben mal zu mir gesagt, ich wäre wie so ein scharrender Stier. Aber hey, Kirsten, der Stier. Ja, nee, so ungefähr. Und das ist mir schon so oft gesagt worden. Und ein Freundeskreis sagt auch, Mensch, Kirsten, sei demnächst vorsichtiger. Du gehst zu sehr ran, zu schnell du ran. Du überrollst die Leute vielleicht zu sehr. Weißt du was, ich lebe einfach und es ist das Gefühl ist einfach, wenn ich auf eine Frau Lust habe. Es geht aber jetzt nur um Frauen, ne? Die im Augenblick ja. Naja. Also ich habe auch mit Männern ist das einfacher. Ja. Da ist das ganz klar und eindeutig. Männer sind halt sensibler und können mit solchen komplizierten Persönlichkeiten wie Kirsten gut umgehen. Nein, ich bin ja gar nicht kompliziert. Ich finde, ich bin sehr einfach. Also bei Männern ist das so, wenn die klar und deutlich anzeigen, was sie wollen und ich auch, dann treffen wir uns da in der Mitte und dann geht das. Ja. Bei Frauen ist das komplizierter. Also Frauen weißt du, dass ich jetzt das Gefühl habe im Moment, dass wir keine Lösung finden und dass ich ratlos bin, weil ich muss jetzt ganz genau auch diese Frauen mal kennenlernen und von denen erfahren. Vor allem, das wäre natürlich interessant, wenn man die Meinung von denen mal hören würde. Du packst dir ja selbst schon ein bisschen an die Nase und sagst, dass du vielleicht zu forsch bist. Ja. Ich meine, wenn man selbst sowas schon bemerkt, ist das ja ein ganz guter Hinweis. In welcher Beziehung eigentlich zu Forsch? Willst du die gleich heiraten oder mit denen zusammenziehen oder weiß ich was? Ach, bei mir ist halt, ich flirte gerne, ne? Mhm. Und dann, ich sag mal so, bin eine Frau, die schnell sexuell zu stimulieren ist, mhm, und dann geht das bei mir rack, zack, zack. Mhm. Ja, und dann kann das passieren, dass wenn ich eine Frau sehr attraktiv empfinde, dass ich sofort mit der ins Bett will. Sind das denn lesbische Frauen? Auch. Oder überrennst du da das vielleicht ist, ach, die... Das ist alles. Nein, es kann natürlich sein, ja, dass eine Frau ist, die nur leicht bisexuell ist. Ja. Mit der musst du natürlich anders umgehen als mit einer knallharten Lesbe, ne? Da hast du ein ebenbürtiges Gegenüber. Aber also ich hatte eine reine Lesbe schon, also oder lesbische Frauen überhaupt. Mhm. Und da war das auch nicht so sehr viel anders. Und die sagte, ja, die bauen sich immer unglaublich auf, merke ich. Die sagen, ach, ja, du bist eine tolle Frau, du siehst gut aus und mit dir will ich das. Mhm. Und wenn es dann dazu kommt oder kommen soll, dann geht's ein Stück und dann, nee, dann ist es doch wieder zu nah. Also Kass, mit einem gewissen Gefühl des Unbefriedigtseins werde ich dich jetzt gleich verabschieden, weil ich da keine Idee habe. Ja. Ich habe da keine Idee. Das ist zu groß und zu schwammig alles, was ich da gehört habe. Der einzige Tipp ist wirklich, dass du selber schärfer dich unter die Lupe nehmen musst. Ne? Und wenn mehrere Leute schon mal so das Gleiche kritisieren, würde ich das schon ernst nehmen und mir da so ein bisschen Gedanken machen. Ja, da bin ich schon dabei. Ja, und die nächste Frau soll ein bisschen länger bleiben als nur ein paar Wochen oder so. Ja, aber es ist einfach nervig für mich, dass... Jammer nicht rum, sei froh, dass du überhaupt Frauen kriegst. Was heißt das denn? Nein, dass du überhaupt nicht Frauen, dass du überhaupt Affären leben kannst. Was meinst du, wie viele Menschen auch darum baggern, überhaupt mal eine Affäre zu haben? Du willst natürlich gleich hier alles. Bei mir ist das zwar kein Problem. Kirsten will die ganze Welt. Was hab ich? Die Kirsten will die ganze Welt gleich. Nee, die ganze Welt nicht. Das ist eins. Ich flirte einfach auch gerne. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt so. Also, ich wünsche dir eine längere Beziehung, eine tolle Frau. Ich glaube, das ist nicht mein Leben mittlerweile. Und ein bisschen mehr Geduld. Oh, ja, das stimmt, da hast du recht. Ich bin manchmal sehr ungeduldig. Tschüss, Kirsten. Ciao, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Rosita, 48. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend, Rosita. Ich habe gestern Abend schon probiert anzurufen. Ja. Und zwar bin ich süchtig. Nach was? Nach Blumenhäkeln. Was? Nach Blumenhäkeln? Blumenhäkeln. Du häkelst Blumen? Ja. Was für Blumen häkelst du? Rosen, Nelken, Amaryllis, Maiglöckchen. Und das sind dann so Deckchen oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, die sind richtig an Stiele befestigt. Ach. Die sehen aus wie echt, ne? Die sehen aus wie echt? Ja. Ich rattert gerade bei mir im Kopf. Ich hatte mal eine Tante, die hat sowas auch gemacht. Das sieht sehr schön aus. Die hat so eine richtige Schale gehabt und voller gehäkelter Blumen. Nee, echt, die in Blumenvase mit Tiersand drin und dann kaufe ich mir in Baumarkt doch so echte Blätter, wo halt zu den Blumen passen. Ja. Und die sehen aus wie ich. Da habe ich meiner Schwiegermutter Seerosen gehäkelt. Ich kann es mir schon vorstellen, dass Rosita dann allnächtlich vor dem Fernseher sitzt, Domian guckt und Rosen häkelt. Ja, nicht nur Rosen. Zurzeit mache ich wieder Nelken. Ist es so? Aber das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich keine einzige habe. Wie, dass du keine einzige hast? Ich verschenke die alle. Du verschenkst die alle? Ja. Aber das ist doch schön. Das heißt, du hast ganz viele Leute, denen du eine Freude machen kannst. Ja, genau. Wie viel häkelst du denn so in der Woche? Ach, das ist unterschiedlich. Durch meinen Beruf bin ich halt auch ein bisschen eingeschränkt. Was machst du beruflich? Ich bin Kassiererin. Kassiererin, ne? Also 8-Stunden-Job, den ganzen Tag unterwegs, oder? Ja, ziemlich stressig halt. Mhm. Ne? Und ich brauche das als Ausgleich. Mhm. Sagst du, ich bin süchtig danach. Ist es wirklich eine Sucht oder ist es einfach nur ein nettes Hobby, was du... Nee, das ist eine Sucht. Du kannst nicht ohne Häkeln sein. Nein. Also wenn man sagen würde, Rosita, wir beide fahren jetzt mal 5 Wochen auf eine Insel, kein Häkelzeug, wäre für dich ein Problem. Ja. Ehrlich? Ja. Ich kriege jetzt ein Problem, weil wir am Sonntag nach Bayern fahren. Warum? 8 Tage. Aber in Bayern kann man wunderbar häkeln. Ja, ich würde am liebsten nur im Auto häkeln. Bist du verheiratet? Ja. Ja. Hast du auch Kinder? Ja. Und aber die sind schon groß. Die sind schon groß. Also dein Mann nimmt das so gelassen hin? Er duldet es halt. Aber er lacht dann drüber. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Handarbeitsgeschäft gehe, ja, jetzt hat sie Weihnachtsstern her. Ja. Ja, ich könnte 5 Paar Hände gebrauchen, dass ich das alles selber schaffen kann. Hör mal, das kostet doch auch eine ganze Menge Kohle, ne? Bitte? Das kostet ja auch eine ganze Menge Geld. Ja, es kostet ziemlich Geld, ne? Mhm. Ich hab, mein Wohnzimmer, das ist nur voll mit Kegelgarn. Aber ich verstehe nicht, wie man so Spaß dran hat und das sicher dann auch sehr gut kann, wie du das, wie du es wahrscheinlich kannst. Wie lange machst du das überhaupt schon? Wie viele Jahre? Nee, Jahre nicht. Das Ganze fing an im Februar. Ach, in diesem Jahr erst? Ja, in diesem Jahr erst. Die Häkel habe ich vorher schon. Ich habe gehäkelte Vorhänge, ich habe schon Tischdecke gehäkelt, alles mögliche. Und dann kam die Idee, plötzlich eine Blume zu häkeln. Ja, und mit den Vorhängen fing das eigentlich richtig an. Wir haben allzu große Fenster, aber die hängen wirklich an die Gardineleisten. Ja. Ne? Und da neidet mich jeder drum. Ne? Und da kam wie kam denn die Idee jetzt mit den Blumen? Die Idee kam mit den Blumen, da war ich im Handarbeitsgeschäft, da ich öfters mal reinschnupper. Und da sah ich die Nelken. Und Nelken sind für meine Mutter die Lieblingsblumen. Und die ist dieses Jahr 70 geworden. Was ich gerade sagen wollte, wenn du so Spaß dran hast, verstehe ich nicht, dass du dir nicht selbst so einen richtig schönen Strauß häkelst und den dir in dein Wohnzimmer stellst. Ja. Und da wollte ich ihr 70 Nelken häkeln. Ja. Als sie 70 wurde. Hm? Aber das war dann ein Motzstrauß geworden und daher wäre irgendwann im Keller gelandet, weil das war einfach zu viel. Ach so. Und da habe ich jetzt 13 Nägel gehäkelt. Ne? Und die riechen auch. Warum denn nicht in deiner Wohnung, in deinem Zimmer? Warum stehen da keine? Also, das ist wahnsinnig, wie es bei mir im Wohnzimmer aussieht, nur Häkelgarn. Naja, also aber keine fertigen Blumen. Bitte? Keine fertigen Blumen. Eine einzige. Das ist eine Rose, die steht jetzt auf dem Fensterbank. Aber Rosita. Die habe ich bestimmt auch nicht mehr lang. Aber irgendwann hat man doch alle Leute beschenkt und dann langt. Ja, irgendwann will die keiner mehr. Ich mache jetzt auch noch einen Vorschlag. Wir machen heute viele Vorschläge. Ich habe gerade schon gesagt, wir laden da die Eltern von der Alexa nach Köln ein. Schenk mir doch auch mal eine und schick mir eine. Ja, was hältst du denn für eine? Eine Rose, eine rote Rose. Eine rote Rose. Ja, und dann werde ich dir hier auch mal präsentieren und dem Publikum zeigen. Und dann wissen alle, das ist Rosita, die häkelt Rosen. Und dann können wir alle gucken, ob du die auch wirklich gut häkelst. Ich habe meine Freundin, das habe ich vorhin schon erwähnt, die wurde dieses Jahr 30 und da habe ich 5 Rosen gehäkelt. Mhm. Und die Bekannte, wo noch dazu kamen, die haben allgemein, die wären echt. Also, ich bin ganz gespannt. Eine reicht und du schickst sie mir ganz einfach zu und dann werde ich sie hier im Fernsehen und im Radio, na, im Radio nicht zeigen, im Fernsehen zeigen und im Radio werde ich sie beschreiben. Und wo muss ich die schicken? Wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir die Adresse. Mhm. Okay? Ja. Rosita, viel Spaß beim Häkeln. Ja, nimm das Häkelzeug ruhig mit nach Bayern. Ja, okay. Die bayerischen Frauen häkeln auch gerne. Ja, bestimmt. Tschüss. Also dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt wieder dieser Name, den ich immer falsch ausspreche. 16 Jahre, entweder Denise oder Dennis. Dennis. Ach, ein Mann, Dennis. Ja, hallo. Dennis. Pass auf, ich habe ein kleines Problem. Mhm. Also es ist so, zwei Freunde von mir, zwei gute Freunde, die haben sich geschlagen wegen der Kleinigkeit. Mhm. Ja, und da hat der eine dem anderen die Nase platt gehauen. Was hast du platt gehauen? Gebrochen? Ja, ziemlich gebrochen. Krankenhaus? Also, ja, operiert worden. Operiert worden sogar? Ja. Mhm. Und es ist jetzt so... Sage mir die Kleinigkeit, um was ging es? Es war in einem Internetcafé und es ging halt darum, der eine wollte halt für beide bezahlt haben. Hm. Ja, sind auch sehr gute Freunde gewesen. Und hat es dann irgendwie vergessen oder absichtlich nicht gemacht, ich weiß es nicht. Und der andere hat sich halt ein bisschen drüber aufgeregt. Also Pillepo, ne? Ja, genau. Hm. Gut, und weiter? Auf jeden Fall haben sie sich dann geschlagen. Und jetzt bin ich in der Situation, der eine, der im Krankenhaus war, will eine Anzeige machen, ja? Hm. Will den anzeigen und halt der andere ist halt schon vorbestraft, ja. Mhm. Und wenn er halt noch eine Anzeige kriegt, dann kommt er in Knast, besser Bewährung wegen schwerer Körperverletzung. Mhm. Das heißt, er hat diesbezüglich schon mehr Dreck am Stecken. Ja. Er hat das schon einige Male gemacht. Ja, also ich kann ihn kurz beschreiben, er ist nicht jemand, der unbedingt wild auf Schlägereien ist. Mhm. Er ist jemand, der aber keine Schlägerei aus dem Weg geht. Ja, und wenn, solche kenne ich, ja. Ja, und wenn, dann haut er richtig zu. Wie alt ist der? Die sind beide 19. 19? Mhm. Mhm. Ja. Also erwachsene junge Männer. Ja. Wer stehst du vor dem Problem, was mache ich? Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig, pass auf. Und es ist jetzt so, dass der eine den anderen jetzt anzeigt und ich soll eine Aussage machen, weil ich es gesehen habe. Als Zeuge? Ja. Mhm. Und angenommen, ich mache die Aussage nicht, ist der eine ziemlich sauer auf mich, ja? Der mit dem Nasen, mit der gebrochenen Nase. Genau. Mhm. Und wenn ich die Aussage mache und derjenige dann in den Knast kommt, dann ist nicht nur er sauer auf mich, sondern auch ziemlich viele aus der Stadt auch noch, weil er ziemlich viele Freunde hat. Das heißt, du hast auch ein bisschen Angst. Ja, auf jeden Fall. Es geht mir ziemlich nahe. Mhm. Mhm. Hast du denn mit dem Schläger, mit dem Täter auch darüber schon gesprochen? Nee. Ich will auch gar nicht, dass er irgendwas davon erfährt, weil ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Weil nachher droht er mir dann noch an, weiß ich nicht, wenn du eine Aussage machst, ich weiß dann, dass du es warst, bla bla. Also lass uns mal ein bisschen überlegen. Nehmen wir mal an, es würde dir keine Gefahr drohen. Ja. Würdest du dann gegen ihn aussagen? Ja, dann ja. Dann ja. Du bist auch der Auffassung, dass er der Schuldige ist. Ja klar, er ist auf jeden Fall der Schuldige. Mhm. Ganz klar. Und das ist natürlich eine ganz brutale Geschichte, die er da gemacht hat. Ja. Wegen nichts, ne? Ja. Also es gibt nichts, dass er es rechtfertigen könnte, aber das nur noch am wenigsten, was du gerade erzählt hast. Ja. Mhm. Du bringst mich jetzt an eine ganz schwierige Situation. Weißt du warum? Weil ich eigentlich natürlich jetzt sagen will und muss, vor allen Dingen, wenn der schon was auf dem Karpolz hat und das immer wieder gemacht hat, der muss angezeigt werden, der muss bestraft werden. Ja, klar. Aber ich möchte natürlich das auch nicht, dass dir irgendein Nachteil jetzt erwächst, dadurch, dass ich dir diesen Rat gebe. Und dass du hinterher mit einer gebrochenen Nase oder vielleicht noch mit schlimmeren Sachen im Krankenhaus liegst. Das bringt mich an eine große Schwierigkeit jetzt. Wir machen mal Folgendes, Dennis. Ja. Ich berate mit meiner Psychologin jetzt mal darüber, gleich nach der Sendung. Ja. Und kurz nach der Sendung werde ich persönlich dich nochmal anrufen. Ja. Nicht hier im Radio und im Fernsehen, sondern ganz privat. Ja. Das heißt, du müsstest bitte dann so zwischen 2 und 2:15 erreichbar sein. Geht ja, das? Klar. Ja. So verbleiben wir, ja? Ja. Bis gleich, Dennis. Tschüss. So, jetzt haben wir noch Severin dran. Und Severin ist 24. Ja, ich bin nicht Elvis und ich häkle auch keine Blumen. Aber du hast auch noch keine Kuh umgeworfen. Nein, auch nicht. Ja, dann was hast ich den Fall nicht mitbekommen habe. Was hast du zu bieten? Ja, ich war vor ein paar Wochen auf einem 5-jährigen Klassentreffen vom Abi und habe dort meinen Ex-Freund wieder getroffen, was eigentlich kein Problem ist. Mhm. Nur in dem Moment, als ich ihn sah, fiel mir ein, dass als wir in der Schulzeit zusammen waren, mehrere Jahre, und wir nicht miteinander geschlafen hatten, wir mal gesagt haben, pass mal auf, nach 5 Jahren, wenn wir uns wiedersehen, dann können wir nochmal gucken. Und das fiel mir in der Sekunde ein, als ich ihn sah. Ich hatte dir damals gesagt, nach 5 Jahren machen wir es nochmal. Nein, nochmal sowieso nicht, überhaupt. Achso, ihr hattet nicht miteinander geschlafen damals. Richtig. Achso, ich habe verstanden, ihr hättet miteinander geschlafen. Nee, hatten wir nicht. Und das wäre alles nicht so das Ding, aber das fiel mir wirklich in dem Moment ein, als ich ihn sah. Gefällt er dir denn noch? Ja, wieder. Wieder. Mhm. Ja. Ist er solo, weißt du das? Nee, ist er nicht. Ja. Bist du solo? Jetzt ja. Jetzt. Habt ihr über diese schöne Absprache auch auf dem Abi-Treffen gesprochen? Nee, da haben wir uns ja überhaupt erst mal seit Jahren wieder gesehen. Das ist dir nur so durch den Kopf gegangen? Ja. Du hast aber jetzt eine Adresse von ihm. Ich habe ihm auch schon geschrieben, nachdem wir sehr lange telefoniert haben und im Prinzip am Telefon schon... Wie? Gesagt haben, dass uns das beiden gleich geht. Achso, ihr habt dann doch schon darüber gesprochen. Ja. Das wurde schon thematisiert. Ja, total. Ich dachte ja, wir haben schon am Telefon. Ich dachte, am Telefon wäre es ja schon passiert. Nee. Du wärst nicht abgeneigt? Überhaupt nicht, nein. Und er? Er auch nicht. Aber ich warte jetzt auf eine Reaktion. Also, die Entscheidung muss er fällen, weil er in einer Beziehung steckt. Ne? Genau so ist es. Und ich möchte eigentlich nicht irgendwas kaputt machen. Nein, das darfst du auf keinen Fall. Du darfst ihn dann null bedrängen. Wenn, dann muss er das für sein Leben regeln, wie auch immer er da verschachtelt lebt und ist. Ja, genau so ist das, ja. Severin, meine Sendung geht jetzt zu Ende. Ich möchte aber gerne wissen, was aus deiner Geschichte wird. Bleiben wir mal in Kontakt. Ja. Und wir unterhalten uns nochmal, wenn es vielleicht passiert ist. Und dann erzählst du mir die ganzen Umstände. Das werde ich tun. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Von Domian. Ich danke Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Marco Rassler, Markus Liebetanz, Heike Schmidt, Henning Kaiser und Jürgen Clemens und Elke Donaisky. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Lebensretter. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich bin entstellt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Nacht und freue mich auf die Nacht Montag auf Dienstag, denn dann sind wir wieder da, wieder so wie heute mit einer freien Telefon-Talkshow und ihr könnt mich anrufen zu allen Themen, die euch interessieren. Schönes Wochenende, bis dahin. Ciao.